Okay, Alter, das ist Lock Script hier. Das ist Freezy Trap, Sander MC, Arcus, Sam Backstone, Mick 13. Come on, come on, come on, come on. Lock Script am Start, ihr habt kein Trap-Niveau. Die Traps, die Crew, ihr rappt im Klo. Und ich sage euch, ihr seid wack. Wieso? Ihr checkt nicht so, was wir da machen, das ist Rap-Niveau. Du Unintelligenter bist nicht der Rede wert. Schau auf meinen Lebenslauf, ja, ich lebe gern. Ich steh nicht so auf Diss-Tracks, ist ja alles Miss-Rap. Ich bett lieber, ha, denn das ist Trap. Ich kenn mich aus mit Double Rhymes und mit Triple Rhymes. Double Time und so, Mensch, ich ficke Rhymes. Ich hab die Trap-Rhymes, ich hab die besseren Reime. Bin der Traps, der seh wie alle Betten, es weinen. Ich schreib nen Track und schon krieg ich fette Beute. Guck, Motherfucker, du kennst doch Deppen-Leute. Schau zu Gott hoch, er schenkt dir'n Scheiß. Okay, Motherfucker, ich spreng den Scheiß. Hell, geh nicht liebe Grüße, sondern Lockscript. Wir machen Rap, Motherfucker, bist du Gott, Bitch. Du ein Top-Hits, du auf der Top-List. Hör auf uns anzureden, wir sind Gott, Bitch. Hell, geh nicht liebe Grüße, sondern Lockscript. Wir machen Rap, Motherfucker, bist du Gott, Bitch. Du ein Top-Hits, du auf der Top-List. Hör auf uns anzureden, wir sind Gott, Bitch. Wir ist die Crew, die über alle drüber schaut. Eine Crew, die auf Niveau und Stil aufbaut. Es ist die Crew, die alles so sehr liebt. Fünf Leute, ein Gedanke, Lockscript. Ey man, du kommst einfach drauf. Lockscript, setz den Hörner auf. Du No Name, möchte gern, du wirst noch von uns hören. Bist nur der Nicht, der versucht zu stören. Und deine Welt bricht zusammen, wenn wir auf dich zeigen. Ey kleine Bitch, wir halten nix von deinen Neidern. Dir hilft keine Armee, uns zu stoppen. Lockscript am Weg nach oben und wir lassen uns nicht stoppen. Vier Leute stehen an meiner Seite und auch hinter mir. Baxter, Freezy, Mick 13 und Sander MC. Akkas, euer Hero, macht die Party klar. Lockscript, 5 Leute und jeder ist ein Star. L, geh nicht liebe Grüße, sondern Lockscript. Wir machen Rap, Motherfucker, bist du Gott, Bitch. Du ein Top-Hits, du auf der Top-List. Hör auf uns anzureden, wir sind Gott, Bitch. L, geh nicht liebe Grüße, sondern Lockscript. Wir machen Rap, Motherfucker, bist du Gott, Bitch. Du ein Top-Hits, du auf der Top-List. Hör auf uns anzureden, wir sind Gott, Bitch. Sam Baxter, io sono pare, Schiff forte mare. Tu te vreste put cu mine, io ti trago la tine. Și tu nu mai voi să stai cu mine. Că eu sunt ceai, eu sunt bun, eu sunt tare. Și eu merg ma la mare. Oh, yo, yo, yo, motherfucker. De acum vin eu cu cel mai mult bas. Și-ți trag una în tine că eu nu am ceas. Ceasul meu e stricat. Dar egal, eu mă duc la pat. Tu ai vrei să stai cu mine? Tu, tu, ta, hai. Vă sub rola. El geh nicht liebe Grüße, sondern Lockscript. Wir machen Rap, Motherfucker, bist du Gott, Bitch. Du ein Top-Hits, du auf der Top-List. Hör auf uns anzureden, wir sind Gott, Bitch. El geh nicht liebe Grüße, sondern Lockscript. Wir machen Rap, Motherfucker, bist du Gott, Bitch. Du ein Top-Hits, du auf der Top-List. Hör auf uns anzureden, wir sind Gott, Bitch.